Mein Vorschlag für die Präambel lautet also: Im Bewusstsein unserer Pflicht zur Errichtung einer Ordnung, die das Wesen des Menschen als freies Individuum nach dem Willen Gottes anerkennt und seine Entfaltung und sein Streben nach Glück in den Mittelpunkt ihres Bemühens stellt, anerkennt diese Verfassung die Lehren der Geschichte als eine Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Unfreiheit. Sie stellt die Werte und Institutionen in den Mittelpunkt des Schutzes der Gesellschaft, des Staates und des Gesetzes, die die dauerhafte Etablierung einer freien und damit menschengerechten Ordnung garantieren. Diese Werte und Institutionen sind die Anerkennung der Rechte des Individuums und ihr Vorrang vor der Masse als Grundlage der Menschenwürde, den Schutz der traditionellen Familie als Basis und Baustein der Gesellschaft und Schutzraum des Individuums, die unbedingte Garantie der Rechte am Privateigentum als unverzichtbare Grundlage für die Realisierung einer Ordnung individueller Freiheit und Unabhängigkeit, die Definition und die Identität unseres Gemeinwesens als Glied der christlichen und abendländischen Zivilisation und daraus folgend die zentrale Bedeutung des Christentums für den Erhalt unserer Identität sowie die Funktion von Kunst, Kultur und Musik als tragende Elemente dieser Identität. Das Individuum im Mittelpunkt. Formal stellt bereits das Grundgesetz mit Artikel 1 das Individuum in den Mittelpunkt. Zitat: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zitat Ende. Alleine die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes befassen sich mit den Grundrechten der Bürger, die den Kern dessen schützen sollen, was die Rechte des Individuums ausmacht. Und dennoch sehen wir aktuell, wie leicht es für die Regierung ist, unter Behauptung einer vermeintlichen Seuchengefahr oder einer unbewiesenen Klimagefahr Notstandsregelungen in Kraft zu setzen, die diese systematisch aushöhlen und außer Kraft setzen. Es genügt daher nicht, die Rechte des Individuums zu kodifizieren. Das Individuum braucht auch das Recht der Einklagbarkeit und der notfalls physischen Verteidigung dieser Rechte gegen nicht gerechtfertigte Übergriffe des Staates. Nicht das Individuum ist beweispflichtig hinsichtlich der Frage, ob bzw. warum eine Grundrechtseinschränkung nicht gerechtfertigt ist, sondern der Staat und die Politiker müssen beweispflichtig sein hinsichtlich der Behauptungen, der Faktenlage und der Verhältnismäßigkeit, mit denen sie solche Einschränkungen rechtfertigen. Zudem genügt es nicht, die Rechte des Individuums zu postulieren und zu formulieren. Es ist auch erforderlich, die Rahmenbedingungen zur Entfaltung des Individuums, also private Eigentumsrechte, Rechtsstaatlichkeit, Vertragsfreiheit, freie Marktwirtschaft und Begrenzung des Staates, einklagbar und durchsetzbar zu verankern. Dann und nur dann ist Menschenwürde auf Dauer kein leerer Begriff, sondern ein Anspruch jedes Menschen. Die Grundrechte schützen den Kern unserer Individualität. Sie müssen daher nicht nur formuliert werden. Es muss auch klar sein, dass der Versuch ihrer Abschaffung für einen Politiker mit der Höchststrafe geahndet wird. Der Grundrechtskatalog muss daher folgendermaßen erweitert und präzisiert werden.